Hello, hello, hello and a wonderful good morning from Brazil. Hallo, hallo, hallo und einen wunderschönen guten Morgen aus Brasilien. Let us continue. Lass uns fortfahren. So look, that amazingly wise guy refused to come as a clever expert. Schau mal, dieser erstaunlich weise Kerl hat sich geweigert, als kluger Experte zu kommen. Do you know, the gospel is so simple that a child can preach it. Das Evangelium ist so einfach, dass es ein Kind predigen kann. I think the reason why many Christians don't share the gospel is because they've made it something complicated. Ich glaube, der Grund, warum viele Christen das Evangelium nicht weitergeben, ist, dass sie es zu etwas Komplizierten gemacht haben. If Jesus is the gospel, then what's so complicated with Jesus? Wenn Jesus das Evangelium ist, was ist dann an Jesus so kompliziert? You know, recently I was sitting with a woman in another country in her house. Kürzlich saß ich mit einer Frau aus einem anderen Land in ihrem Haus. I had to do some business stuff with her. Ich musste ein paar geschäftliche Dinge mit ihr erledigen. So it was a professional meeting. Es war also ein berufliches Treffen. And we talked about everything. Wir redeten über alles Mögliche. And then she said to me. Dann sagte sie zu mir. She said, Mr. Hitler, I googled you. Herr Hirtler, ich habe Sie gegoogelt. I'm trying to figure you out. Ich versuche, Sie zu entschlüsseln. Which church do you belong to? Zu welcher Gemeinde gehören Sie? So I told her that I belong to Jesus. Ich sagte ihr, dass ich zu Jesus gehöre. I asked her a question. Dann fragte ich sie. I said, which church has died for you, so which church can save you? Welche Gemeinde ist für Sie gestorben? Welche Gemeinde kann Sie retten? I said, it's very simple. Ich sagte, das ist ganz einfach. I sinned. Ich habe gesündigt. The only way I can have forgiveness of sin if somebody pays for it and Jesus paid. Der einzige Weg, wie ich Vergebung der Sünden bekommen kann, ist, wenn jemand dafür bezahlt und Jesus hat bezahlt. And if I believe that, I'm now connected with God through Jesus Christ. Wenn ich das glaube, bin ich jetzt durch Jesus Christus mit Gott verbunden. You should have seen her eyes. Du hättest ihre Augen sehen sollen. You know, we have to come back to the simplicity of Jesus is the gospel. Wir müssen zur Einfachheit von Jesus ist das Evangelium zurückkehren. So we don't need to impress people with anything else. Wir müssen die Menschen nicht mit etwas anderem beeindrucken. So look what Paul continues to say in verse 2. Schau, was Paulus in Vers 2 weiter sagt. For while I was with you, I was determined to be consumed with one topic, Jesus, the crucified Messiah. Denn während ich bei euch war, war ich entschlossen, nur von einem Thema verzehrt zu werden, Jesus, dem gekreuzigten Messias. Do you know, at the beginning of 2023, am Anfang von 2023, I woke up at the first day of the year, wachte ich am ersten Tag des Jahres auf, and I had this very overwhelming sense in my spirit, und ich hatte dieses überwältigende Gefühl in meinem Geist, that the Lord wanted to speak to me, dass der Herr zu mir sprechen wollte. So I spent time with him. Also verbrachte ich Zeit mit ihm. And I just felt this deep, deep, deep urge to even be more focused on Jesus than ever in my life before. Ich fühlte dieses unglaublich tiefe Drängen, mich mehr auf Jesus zu konzentrieren als jemals zuvor in meinem Leben. You know, and I just said to the Lord. Und ich sagte einfach zum Herrn. Everything that distracts me, that draws my attention away from you, I want to get rid of my life. Alles, was mich ablenkt, was meine Aufmerksamkeit von dir ablenkt, will ich in meinem Leben loswerden. Look at the statement that Paul made. Schau dir die Aussage an, die Paulus machte. He was determined to be consumed with Jesus, the crucified Messiah. Er war fest entschlossen, sich von Jesus, dem gekreuzigten Messias, verzehren zu lassen. It is so easy to be consumed with the doctrine. Es ist so leicht, sich von der Doktrin verzehren zu lassen. It is so easy to be consumed with the church. Es ist so einfach, von der Gemeinde verzehrt zu werden. It's so easy to be consumed with programs and liturgy. Es ist so leicht, von Programmen und Liturgie verzehrt zu werden. It is so easy to be pulled away, drawn away from Jesus by a million things. Es ist so leicht, sich von einer Million Dinge von Jesus wegziehen zu lassen. Paul was determined to be consumed with Jesus, the crucified Messiah. Paulus war entschlossen, von Jesus, dem gekreuzigten Messias, verzehrt zu werden. I have a question. Ich habe eine Frage. Is there a determination in your heart to be consumed with Jesus Christ, the crucified Messiah? Ist dein Herz entschlossen, sich von Jesus Christus, dem gekreuzigten Messias, vereinnahmen, verzehren zu lassen? I'm telling you, when I see with what Christians are consumed, it makes me a little nervous. Wenn ich sehe, womit sich Christen beschäftigen, macht mich das ein wenig nervös. You know, when the Bible talks about the coming of the Lord Jesus, wenn die Bibel über das Kommen des Herrn Jesus spricht, it talks on several scriptures that we have to be careful not to be drawn away, consumed with other things. Redet sie an mehreren Stellen davon, dass wir uns davor hüten sollen, uns von anderen Dingen ablenken und verzehren zu lassen. You know, Paul understood this. Paulus hat das verstanden. He said, everything is permissible, but not everything is edifying. Er sagte, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist erbaulich. You know, Christians have built so many laws and rules for Christian life. Christen haben so viele Gesetze und Regeln für das christliche Leben aufgestellt. As a good Christian, you cannot do this. As a good Christian, you must not do that. Als guter Christ darfst du das nicht tun. Als guter Christ darfst du jenes nicht. Do you know what? If you are determined to be consumed with Jesus, you don't need a single law anymore. Weißt du was? Wenn du entschlossen bist, von Jesus verzehrt zu werden, brauchst du kein einziges Gesetz mehr. Think about this. Denk darüber nach. If you're not sure that as a Christian you're supposed to do one thing or the other, just go and spend an hour with Jesus in passionate intimacy. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du als Christ dieses oder jenes tun sollst, dann geh doch einfach und verbring eine Stunde in leidenschaftlicher Intimität mit Jesus. We are trying to chase one more law. Can I do this instead of spending time with Jesus? Wir versuchen, einem weiteren Gesetz hinterher zu jagen. Kann ich das tun, anstatt Zeit mit Jesus zu verbringen? The reason why Paul was such a powerful apostle is because he was consumed with the person of Jesus Christ. Der Grund, warum Paulus ein so kraftvoller Apostel war, liegt darin, dass er von der Person Jesus Christus verzehrt eingenommen war. It was in 97. 1997. That the Lord gave me this prophetic vision or revelation, whatever it was. Gab mir der Herr diese prophetische Vision oder eine Offenbarung, was auch immer es war. And he showed me that Jesus had been removed as the center from the church. Er zeigte mir, dass Jesus als Mittelpunkt aus der Gemeinde entfernt worden ist. And I felt such a pain in my heart. Und ich fühlte solch einen Schmerz in meinem Herzen. And I remember I cried out and I said, Lord, will you grant me the grace to bring Jesus back again as the center of the church? Ich erinnere mich, dass ich weinte und sagte, Herr, schenkst du mir die Gnade, Jesus wieder in den Mittelpunkt der Gemeinde zurückzubringen? I dream of Christians. Ich träume von Christen. Consumed with one topic, and that's Jesus, the crucified Messiah. Die sich von nur einem Thema beherrschen lassen, und das ist Jesus, der gekreuzigte Messias. Do you know what? Und weißt du was? If you're consumed by Jesus, wenn du dich von Jesus verzehren lässt, you will enjoy everything in life and yet you need nothing to be happy. Wirst du alles im Leben genießen und brauchst doch nichts, um glücklich zu sein. Let's be determined to have a heart that's focused on Jesus. Lasst uns entschlossen sein, ein Herz zu haben, das auf Jesus fokussiert ist. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.